Willkommen für Proviant für verstimmte Spezial. Willkommen bei Proviant für verstimmte Spezial mit dem Titel Ginsterlich, Proviant für die Nacht. Mit Texten von und mit Mascha Golder, ausgehend von Die große Nacht von Rilke und dabei das Bild Mädchen am Fenster von Dalí vor Augen. In der folgenden Stunde hören Sie Texte und Lieder zum Dazwischen, zwischen Schlafen und Träumen, zwischen Innen und Außen, zwischen hier und der Ferne. Wir beginnen mit Der großen Nacht von Rainer Maria Rilke, eingesprochen von Mascha Golder. Und es folgen Gedichte und kurze Prosa von Mascha Golder, die sie ebenfalls eingesprochen hat. Ferne, lieber weh, wir, Tapete, ginsterlich, inspiriert von der unvollendeten Sylter Novelle von Theodor Sturm, und später. Viel Freude dabei. Nacht, oft anstaunt ich dich, stand an gestern begonnenem Fenster, stand und staunte dich an. Noch war mir die neue Stadt wie verwehrt und die unüberredete Landschaft finsterte hin, als wäre ich nicht. Nicht gaben die nächsten Dinge sich Mühe, mir verständlich zu sein. An der Laterne drängte die Gasse herauf. Ich sah, dass sie fremd war. Drüben, ein Zimmer, mitfühlbar, geklärt in der Lampe. Schon nahm ich teil. Sie empfanden's, schlossen die Läden, stand. Und dann weinte ein Kind. Ich wusste, die Mütter rings in den Häusern, was sie vermögen, und wusste, alles Weinens zugleich, die untröstlichen Gründe. Oder es sang eine Stimme und reichte ein Stück weit aus der Erwartung heraus. Oder es hustete unten voller Vorwurf ein Alter, als ob sein Körper im Recht sei, wieder die mildere Welt. Schlug eine Stunde, aber ich zählte zu spät, sie fiel mir vorüber. Wie ein Knabe, ein Fremder, wenn man endlich ihn zulässt, doch den Ball nicht fängt und keines der Spiele kann, die die anderen so leicht aneinander betreiben, dasteht und wegschaut, wohin? Stand ich plötzlich, dass du umgehst mit mir spielest, begriff ich, erwachsene Nacht, und staunte dich an, wo die Türme zürnten, wo abgewendeten Schicksals eine Stadt mich umstand und nicht zu erratende Berge wider mich lagen, und im genäherten Umkreis hungernde Fremdheit umzog das zufällige Flackern meiner Gefühle. Da war es, du Hohe. Keine Schande für dich, dass du mich kanntest. dein Atem ging über mich. Dein auf weite Ernste verteiltes Lächeln. Zwischen ihr, der Ferne und mir bleibt eine unermesslich große Strecke. Diese Strecke ist raumlos und weiß nicht, dass sie anfängt, wo sie anfängt und womöglich bei mir aufhört. So unwissend wie ich selbst. Es kann sogar sein, dass die Strecke weder bei mir aufhört noch anfängt, sondern durch mich hindurch zu einer anderen geht. Die Strecke jedenfalls zwischen der Ferne und mir ist endlos. Ihr kann vieles passieren, von dem wir beide nichts wissen. Thank you. Lieber W., ich habe lange nichts mehr von Ihnen gehört und ich gebe zu, dass meine Seele danach ruft. Es sind ganz kleine, verhaltene Schreie, aber gerade die kleinen sind es, die so sehr wehtun. Vielleicht kennen Sie das. Ein Kneifen und Ziehen schmerzt manchmal um so vieles mehr als ein dumpfer Schlag auf die Wange. Der Raum in mir ist leer, seit Sie weg sind. Und schon bin ich dabei, ihn neu zu füllen. Die Wände zu streichen, das Mobiliar zu verschenken. Immer nehme ich mir vor, die Räume in mir sehr karg zu halten. Schlicht und weiß, damit das, was den Raum betritt, umso mehr wirken kann. Dass die Menschen und die Dinge darin glänzen können. Ganz unverschämt leuchten sollen sie und mich gerne blenden, wenn es sie verlangt. Aber schon schleicht sich die große Gefahr ein, dass die Räume in mir überfüllt sind. Denn sie sind zwar groß, aber von so seltsamer Form, dass viele darin nur schwer Platz einnehmen können. Man muss sich häufig bücken und kauern, das hält kaum einer lange aus. Immer sind die Räume schon voll. Es ist ein Kommen und Gehen in mir. Nur ich selbst stehe zuweilen an der Tür, will mich hineindrängen, aber man erkennt mich nicht als die Hüterin dieser Wände. Manches Mal versuche ich zu weinen. Ich bilde mir ein, dass das Salzwasser die Wände aufweicht und alles in den Räumen mich fluchtartig verlässt. Und schon rufen ein paar um Hilfe, lassen die Rettungsboote von meinen Stimmbändern und rudern Richtung Lunge. Wo ich auch hinkomme in mir, immer ist da schon wer. Ich glaube, ich muss diesen Ort ohne alle noch finden. Das Problem an solchen unbestimmten Orten ist, sie sind meist sehr weit weg und abgeschnitten. Man kann nicht einfach so wieder zu den anderen. Sie sehen, es ist schwierig, alle und die anderen zu sein. Kennen Sie das? Ich muss noch einmal ein paar Wege gehen, nochmal die alten Wege in mir, um nachzusehen, ob ich nicht doch irgendetwas übersehen habe. Einen Ort in der Menge, von allen unbemerkt. Ein Astloch oder einen losen Pflasterstein, unter dem sich Himmel und Bäche und grünes Schlafmoos verbergen. Manches Mal habe ich mich gefragt, ob ich nicht die Türen zu mir besser abschließen sollte. Neue, geheime Schlösser anbringen, deren Code keine Zahlen sind, sondern eine Abfolge von Wetterlagen und Düften. Aber es besteht die Gefahr, dass ich keinem das Geheimnis der Schlösser preisgebe und allein bleibe. Da habe ich dann meine vielen Orte in mir. Bin allein in einem großen Schloss. Wissen Sie, ich habe oft selbst vor mir Angst. Vielleicht ist sie sogar die größte Angst. Ja, ich fürchte mich vor mir selbst. Ich fürchte zu erkennen, dass ich all das nicht bin, dass meine Masken nicht zu mir passen. Vielleicht bin ich nur die schmale Lücke zwischen Maske und Haut. Aber wer sagt eigentlich, dass nicht diese Lücke auch nur eine Maske ist? Über meinem Schreibtisch hängt ein Bild von mir, nein, vom Meer. Sie würden es sicher als sehr kitschig bezeichnen, ich liebe das Bild. Es ist nicht wie ein Foto. Es gibt nicht vor, das Meer zu sein, aber es bezeichnet eine Ahnung. Es kommt meiner Idee vom Meer viel näher als ein Foto von ihm. Vielleicht sogar näher als das Meer in Wirklichkeit. Um das gemalte Bild ist ein Holzrahmen. Der Maler hat ihn nur darum gemacht, damit man das Bild besser transportieren kann. Es war noch feucht, als ich es mir kaufte. Diesen Rahmen habe ich darum gelassen. Es sind einfach vier kleine, schmale Hölzer. Aber er ist wichtig für das Bild, denn so sieht es aus, als würde man durch ein Fenster auf das Meer sehen. Und das Meer ist nur ein Ausschnitt. Ein ganz kleiner Ort, obwohl es doch so endlos ist. Das Meer hört ja nirgendwo auf und es fängt doch nirgendwo an, aber hier auf meinem Bild ist es ganz klar begrenzt. Und ganz hinten rechts sieht man ein Segelboot. Nein, das ist falsch, denn man sieht im Grunde nur Segel. Es ist eigentlich nicht gesagt, dass es ein Boot ist. Es sind zwei weiße, dreieckige, leicht erhabene Stoffe. Diese schwimmen nicht auf dem Meer, vielmehr balancieren sie auf einem schmalen Streifenende. Es sieht so aus, als könnten sie jederzeit umfallen oder nach oben gezogen werden von unsichtbaren Stricken in die Wolken, als säße da ein Marionettenspieler. Das Schöne an Bildern ist, man kann sehr schnell reisen. Man kann selbst entscheiden, wo man sein will. Ist man wirklich vor Ort, dann kann man immer nur da sein, wo man ist, außer in Gedanken, und da ist man meistens wo ganz anders. Es ist überhaupt absurd, dass man doch zu selten ganz da ist, wo man sein will. Wie viele Stunden im Leben verbringt man damit, woanders zu sein? Selbst wenn man sich etwas sehr lange gewünscht hat und etwas sehr ersehnt, bleibt immer eine andere, eine neue Sehnsucht. Ist das Leben? Dann hieße tot sein, vielleicht sehnsuchtslos zu sein, aber auch nur, wenn man den Tod als das Gegenteil von Leben betrachtet. Und das ist doch irgendwie ein bisschen vermessen. Ich jedenfalls könnte jetzt auf diesem Segelboot sein oder bei dem Dünenaufgang oder ein Stück weiter im Bild vor den Dünen. Sie könnten mich also nicht so leicht finden, würden Sie auf das Bild sehen. Nun bin ich schon wieder bei den Räumen, denn finden Sie nicht auch, dass keine Räume so viel Platz einnehmen wie die Räume der Imagination? Wir sehen sie nicht, sie sind nicht da, sie sind unsichtbar, und weil sie das sind, haben sie das Recht, unendlich zu sein. Ich weiß nicht und verstehe nicht, warum alle Dinge in Form gebracht worden sind. Also warum haben wir Körper? Menschen sind wie ausgestochene Plätzchen. Und nur deswegen streben wir immer so sehr nach Entgrenzung. Wissen Sie, neulich habe ich auch lange über das Absurde nachgedacht, wegen Elias Canetti und Albert Camus. Ich glaube, das Absurde des Menschen liegt darin, dass er Verstand hat, der ihm einredet, das größte Streben sei das Streben nach Freiheit und Autonomie. Er kann sie aber nicht erlangen, weil er ungefragt geboren wird und in jedem Falle sterben wie, ist gleichgültig. Und in diesem Dilemma greift er zu allem Möglichen, das ihm das Gefühl gibt, selbst zu entscheiden. Dazu gehört vor allem, sich zu schaden, sich zu kränken und zu zerstören, weil es das stärkste Gefühl ist. Keine Freude ist so groß und so anhaltend wie Schmerz. Unser Streben, alles, was wir tun, ist darauf ausgerichtet. Es gibt nichts, dem Schmerz nicht innewohnt. Alles ist ein Beischlaf mit Schmerz. Wir quälen uns und wehren uns dagegen. Wir wollen es nicht zugeben, aber trotzdem tun wir es immer wieder. So viele Dinge, so viele Lieben. Alles steht unter diesem Stern, Schmerz und Angst. Die Angst davor ist immer der Bote des Schmerzes. Er erinnert uns immer wieder an unsere Unfreiheit, daran, dass wir nicht ausbrechen können aus uns, und versuchen wir es doch, knirscht es und bröckelt wie die Schale beim Knacken einer Walnuss. Stellen Sie sich einmal vor, wir wären unsterblich. Würden wir uns trotzdem betrinken? Würden wir trotzdem morden? Ich meine keine verordnete Unsterblichkeit, ich meine eine, die man sich aussuchen kann. Man könnte selbst bestimmen, ob und wenn, wann man das Leben verlassen will. Das Ideale wäre doch, man könne die Dinge ausprobieren, die Welten wechseln wie Strumpfhosen. Was meinen Sie dazu? Nun klingt das alles sehr pessimistisch, was ich Ihnen hier geschrieben habe. Aber ganz so meine ich es nicht. Für mich haben die Dinge eine andere Bedeutung, wenn ich mir vorstelle, dass ich sie bewusst oder unbewusst suche. Für mich gibt es nichts Schlimmeres als das Gefühl der Banalität. Vielleicht mögen andere dies als Unsinn bezeichnen und das Leben nur als eine Verkettung von unzusammenhängenden Ereignissen betrachten. Ich kann das Leben nicht so sehen und auch nicht den Tod. Wozu habe ich Verstand und Sinne, wenn ich sie für nichts nutze? Alles Schöne und Sterne, Ihre M. Wir haben so viel getan. Wir haben einiges verkauft, wir haben manches verschenkt und manches versteigert. Wir haben nichts unversucht gelassen. Wir haben so manches verraten. Wir haben immer und immer und immer gesucht. Wir haben viel geredet und noch mehr verschwiegen. Wir haben gestritten und nie versöhnt. Wir hatten Erwartungen, zu viele. Und darum sind wir weit gelaufen und lange an einem Ort geblieben. Wir sind gereist. Wir sind zusammengeblieben. Wir sind näher gerückt und haben uns wieder entfernt. Wir sind zeitweise verschwunden, wir sind dir gefolgt und geflohen, wir sind zerfurcht und verknittert. Und all das nur, um in Erfahrung zu bringen, was du behauptest, nie wissen zu wollen. Tapete. Man kennt sich nur noch von Bildern. Im goldenen Schnitt zeigt sich jeder von seiner hässlich schönsten Seite. Die Sonne dient nur noch als Scheinwerfer für den Glanz deiner Haare. Du ekelst dich vor Pusteblumen und auch deine Wimpern sind keine Wünschelruten mehr. Nur noch Verlängerung goldgeschminkter Lider. Du spuckst leere Worthülsen aus, als seien Worte etwas Giftiges, Ungenießbares. In die Ecke geschleudert liegen sie dort, verdorsten, suchen Freunde mit deinen schlechten Gedanken. Wozu dient dir dein Mund noch? Mit dem kleinen Finger betupfst du erst Ober- und dann Unterlippe mit Zucker und Kokosöl. Im Zimmer schwebt ein Duft von Frangipani-Blüten und Vanille. Die Karibik hängt am Ende des Flures in immer gleichem Wetter Bahn für Bahn. Zum Schluss krönst du dich selbst und steckst dir zwei gelbe Kunstblumen ins Haar. Ein leises Tuscheln und Nuscheln von den Worten im Dreck. Sie hat uns verlassen, als wir sie am meisten brauchten. Gemeinsam rauchend stöckeln wir vor die Tür. Die Karibik im Rücken, den Ventilator, die Elefanten und süßen Früchte, das glasklare Wasser, wir vom Hotel in eindeutiger Pose. Nimm den Zucker vom Mund, Kind, und sprich. ginsterlich. Eine Frau sieht ein Leuchten über der See. Ein gelbes, wie die Blüten vom Schaboxkraut, und sie glaubt an Göttliches. Sie denkt, es sei das Gold des Glaukos, mit welchem er seine Muschel- und Algengewänder schmückt. Glaukos, der einem Wunder gleich sich vom Bauern zum Meeresgott verwandelt haben soll. Sie bildet sich ein, dass Glaukos Erscheinen eine Erlösung ist. Ja, sein muss. Der Gott der blauen Meeresstille. Sie macht sich auf, ihn zu suchen. Ein Mann steht auf einem Boot. Von weitem erkennt man ihn kaum. Statt seiner einen gelben, ausgefransten Punkt. Das Leuchten seiner Regenjacke ist so voll, so satt in seinem Gelb wie das der Sonne im Altweibersommer. Der Regen mimt die Fäden der Spinnen, die im Herbst die Luft durchziehen. Es stürmt. Die Frau glaubt, eine Stimme zu hören. Doch die Worte sind wie Sprühregen, wie Feinstaub. Sie stieben auseinander, noch ehe sie auch nur eines erfassen kann. Wie ein unsichtbarer Film legen sich ihr die Worte schließlich wie Perlen um den Hals. Die Frau badet im Gelb des Schaboxkrauts und im Gold des Glaukos. Alter spricht zu ihr mit einem Kind auf dem Arm. Er hat den Eindruck, sie sehe Gespenster. Die Perlenworte um ihren Hals reißen auseinander. Sie hört ein Klappern in unregelmäßigen Abständen, als würde der Sand, in den die Worte, in den die Perlen fallen, marmorn sein. Verzweifelt versucht sie, die Kette zu halten und tastet wie eine Blinde danach im nassen Sand. Aber sie spürt die Befreiung des Schmucks, als sei etwas sehr Wertvolles, aber auch sehr Schweres von ihr abgefallen, wie der goldene Schlüssel des Kaisers am Füßchen der Nachtigall. Und auch sie kann wieder singen. Ein kleiner Matrose, der segelt um die Welt, er liebte ein Mädchen, das hatte gar kein Geld. Das Mädchen muss sterben, und wer war schuld daran? Ein kleiner Matrose in seinem Liebeswahn. Thank you. Der Mann auf dem Boot sieht hin zum Festland. Zumindest glaubt er das. Ist sich nicht sicher, ob seine Augen ihn täuschen oder sein Gefühl. Es soll etwas geben, es heiße Butterland. Die Fata Morgana der See. Aber selbst wenn in der Richtung, in die er schaut, nicht das ist, was er glaubt zu sehen, in einer anderen könnte es allemal sein. Er kann die Augen nicht mehr schließen, trotzdem er gerne wollte. Er denkt an seinen Sohn, an den Alten und an Marie. Er weiß, dass da ein Kind ist, das seins ist und das er nicht kennt. Genau so, wie er seine Mutter nie kannte, und er denkt darüber nach, ob es leichter ist, auf einen Menschen zu verzichten, wenn er nicht tot ist, sondern lebt. Aber es gibt ein Gefühl für diese Art des Verlustes eines Unbekannten, das keinen Namen hat. Längst ist es da, bevor man das Sprechen und Laufen erlernt. Es sitzt im Zungenbein, direkt oberhalb der Stimmbänder. Es ist ginstergelb und Elfenbein. Es schmeckt nach Bittermandel. Hätte es einen Namen, es hieße vielleicht Ginsterlich. Er ist sich sicher, er wusste vor allen, dass seine Mutter sterben wird. Er hätte es wissen müssen. Wer, wenn nicht er, in ihrem Bauch? Das macht ihn schuldig. Vor sich und der Welt, vor sich ganz besonders. Der Alte streckt dir die Hand entgegen. Er will sie mit nach Hause nehmen. Er denkt dabei nicht an sie und das Kind. Er denkt daran, dass das Dorf zu viel redet. Aus dem Gold streckt sich ihr eine Hand entgegen, die sie nimmt, erstaunt über die Kraft ihrer eigenen Hände. Aber ihr Händedruck lügt. Das spürt sie auf eine schmerzhafte Art und Weise zwischen Herz und Lunge. Sie weiß, dass Hände besser lügen können als Worte. Die Hand des anderen, den sie verkennt, ist zu schnell nicht mehr greifbar. Der Mann im Regen weiß, was er versprochen hat. Aber seinem Sohn, dem hat er nichts versprochen. Also kann er zurück. Also darf er zurück. seine Seele glaubt, verflucht er den Alten und wirft ein vergammeltes Stück Brot hin zu seinem unsichtbaren Gegner, dessen Gesicht er im Wasser zu erkennen glaubt. Aber das kurze Glucksen des Brotes entspricht nicht dem tosenden Gefühl des Mannes. Er wollte, das Brot sei ein Stein und der Alte tot. Aber am Ende seines Argwohns beschließt er etwas. Sein Versprechen zu brechen für einen Sohn, dessen Existenz er nur von Fremden weiß. Und für sich. Die Frau rennt im Ort herum, mal hier, mal dort, als wäre die Stadt in einer Flasche. Und alle Wege führten nur in eine Richtung, hinaus. Überall stößt sie an. In den aufgehängten Fischernetzen am Hafen stecken tote kleine Krabben. Auch sie verheddert sich darin, sie schaut durch die Fenster. Menschen im Ort, in den Gasthäusern, scheinen ihr wie verrußt, wie verkohlt. Sie sind nicht eins mit ihrer Durchsichtigkeit. Sie singen: Ein kleiner Matrose umsegelte die Welt. Er liebte ein Mädchen. Das hatte gar kein Geld. Das Mädchen Den Mann auf dem Boot überkommt ein unverkennbares Gefühl von Angst vor etwas, das er nicht richtig erkennen kann. Es drängt sich ihm auf, aber er kann seine Form weder fühlen noch verstehen. Das Boot knarrt und kracht. Der Sturm zu seinem Gefühl ist nicht zu bändigen. Dass sie ein Kind hat, hat sie vergessen. Auch, dass es denselben Namen trägt wie der, dessen vermeintlicher Tod ihr droht, den Verstand zu rauben. Die Dinge, die Menschen, alles verliert an Größe und Form. Jemand ruft ihren Namen, zumindest glaubt sie das, aber nein, steif und fest, sie heißt nicht Marie. Das Glas, gegen das sie läuft, ist nur in eine Richtung offen. Ein schmaler Gang, der Zugang zum Strand durch die Dünen, dessen Strandhafer bedrohlich wie Speerspitzen aus dem Boden ragt. Sie muss sehr vorsichtig gehen und sich sehr klein machen, aber sie denkt, dass dort, wo sie hin will, alles gut ist. Wohin sie will, sie hat es vergessen. Der Sand wie Kies türmt sich auf wie ein hohes Gebirge. Die See trocknet aus, ihre Kehle. Was bleibt, ist eine Pfütze, ein Teich, an dem Rohrkolben wachsen, hoch wie Leuchttürme. Fieberklee, Hölzer und Wasserminze. Die Luft aber riecht nach Salz und Fisch, als hinke sie der Frau hinterher oder wehe von einem anderen, weiteren Ort herüber. Nur sie selbst wird kleiner, immer kleiner, immer kleiner, immer kleiner, mit jedem Schritt den Sand zu Kies macht und den Kies zu Felsgestein. Ist sie noch da? Wie lang ist man da? Ist man noch da, auch wenn man nicht mehr gesehen wird? Das fragt sie sich und läuft weiter durch das Gebirge hin zum Tümpel. Wie da durchlaufen? Und als hätte sie einer erhört, weichen die Felsen und vor ihr liegt das Meer. Das Offene. sich ihr in Form, bildet Zeichen, die ihr einen Weg weisen, eine Richtung, die sie nun einschlägt, voll Vertrauens. Sie sieht sich Muscheln aufrichten und klappern und versteht deren tröstende Worte. Sie legt sich in eine besonders schöne, deren perlmuttfarbenes Inneres so glänzt wie die Augen eines Kindes, das sie nun nicht mehr kennt und das so weich ist wie die Stimme eines Mannes, der so heißt wie ihr Sohn Jakob. Sie sieht noch, wie Hühnergötter und Donnerkeile ihr eine Festung errichten. Vor einem Alten zum Schutz flüstern die Möwen. Eine Qualle als Decke legen sie über sie, die nicht mehr hören braucht noch sehen, während die Klagen eines Kindes an der Festung abprallen. Die Frau im Muschelbett summt. Ein Mann steht auf einem Boot. Es regnet nicht mehr. Es stürmt nicht mehr. Das Wasser ist still und glatt wie das Eis auf dem See in seinem Dorf im Winter und so blau, wie er sich den Himmel vorstellt in einem Land, in dem er noch nicht war. Vielleicht Tahiti. Er findet auf dem Oberdeck schwarze Muscheln und einen gelben Regenmantel. Das Boot heißt Skylla. Später. Es ist noch nicht Zeit, nicht an früher zu denken. Wenn das Licht der Mittagssonne wie eine Ertrunkene durch die Ritzen der noch offenen Fenster schwappt. Es ist noch nicht Zeit, nicht an morgen zu denken, wenn der Nebel wie Milch durch das Schlüsselloch der längst geöffneten Tür fließt. Es ist noch nicht Zeit, nicht an jetzt zu denken, solang dein Haar im Schwarz meiner Tage versinkt, während der Mond noch zaudert. Solang an deinem Arm ein falsches Lächeln die Straße hinunterläuft zu meinem Fluss, zu meinen Kranichen, zu meinen Schlangen, zu meinem viel zu hohen Gras. Solang mein blaues Kleid im Schrank hängt statt an mir, sollst du dich nicht satt sehen an meinen Schneewimpern, nicht satt hören an meiner Eisstimme, nicht satt riechen an meinem Zuckermund. Es ist noch nicht Zeit, nicht an dich zu denken, dir die Federn zu rupfen und die Kissen zu füllen mit meinen Bildern von dir, die dich nicht zeigen. Du stehst im Schatten der Birken hinter dem Bild. Es ist noch nicht Zeit, nicht zu warten auf dich in der Grassi-Straße 8, im Einkaufsladen an der Ecke, im Park ganz weit weg auf dem Bahnhof, auf allen Brücken der Stadt zu warten, in der Kirche, in der Oper, auf den Stufen zum Müllberg. Es ist noch nicht Zeit, mein zu sein anstatt dein. Die Steinchen aus den Taschen in die Beete zu legen, die Briefe vom Fensterbrett zu verbrennen, vielleicht wieder zu trinken. Thank you. war eine Nachtausgabe von Proviant für Verstimmte. Texte: Die große Nacht, Rainer Maria Rilke. Alle weiteren Texte: Marsha Golda. Sprecherin: Marsha Golda. Gitarre: Gal Levy. Schnitt: Isabel Herling. Eine Produktion von Proviant für Verstimmte 2020.